Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist der 24. Januar 1984. Flynn Center, Cupertino, Silicon Valley. In diesem Auditorium hat schon Johnny Cash gesungen, haben die britische Premierministerin Margaret Thatcher und der US-Präsident Richard Nixon gesprochen. An diesem Tag steht Steve Jobs vor den versammelten Apple-Aktionären, um ihnen eine Weltneuheit zu präsentieren, den Macintosh. Jobs ist damals noch keine 29 Jahre alt. Er trägt für den Anlass Anzug, Hemd und eine gelb-grüne Fliege. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. Jobs soll damals richtig Bammel vor der Präsentation gehabt haben, dass irgendetwas schief geht. Doch er läuft relativ lässig auf der Bühne zu einer Tasche rüber, öffnet den Reißverschluss und hebt einen hellbeigen, viereckigen Kasten heraus. Jobs zieht eine Diskette aus seiner Anzugtasche und steckt sie in das Laufwerk. Der Bildschirm wird hell. Ein bunter Schriftzug läuft über den Schirm. Macintosh. Danach eine Abfolge von Gadgets des Computers. Das Zeichen-, Schreib- und Rechenprogramm. Und Spiele. A lot of talking about Macintosh recently, but today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Der Macintosh und Steve Jobs werden gefeiert wie Superhelden. Immerhin, der Mac war der erste Computer, der auf die breite Masse abzielte. Ich bin 1984 geboren. Es war wirklich das Jahr, wo der erste Macintosh herauskam, der die Computerisierung unserer Welt eigentlich so richtig einleitete. Und meine Jugend, auch mein frühes Erwachsensein, war immer geprägt von dieser Zeit der Begeisterung. Sagt Ingrid Brodnik. Die Journalistin und Autorin beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Sie fragt, wie man mit politischer Manipulation im Netz umgeht oder was wir als Gesellschaft gegen Hasskommentare und Mobbing tun können. In ihrem neuesten Buch schreibt sie über das Internet und über Unternehmen, die daran verdienen. Sie analysiert, welche Macht die Digitalunternehmen über die letzten Jahrzehnte angesammelt haben. 1984 war Ingrid Brodnik zwar noch ein Baby, doch Apple läutete mit dem Macintosh einen technologischen Zeitenwandel ein, der irgendwann auch bei ihrer Familie einzog. Immer mehr Menschen hatten irgendwann einen Computer zu Hause. Ich kann mich erinnern, als ich als Schülerin zuerst Zugang zum Internet hatte, da war mir bewusst, dass das etwas Großes ist. Und ich glaube bis heute, dass das Internet große gesellschaftliche Veränderungen bringen wird. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Apple kündigte seinen Macintosh 1984 mit einem Werbespot von Starregisseur Ridley Scott an. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Collectives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology. Graue Menschen marschieren in grauen Anzügen durch ein futuristisches Tunnelsystem zu einem Versammlungsraum. Dort spricht von einem großen Bildschirm ein Mann auf sie herab. Plötzlich sprintet eine junge, athletische Frau in orangefarbenen Shorts und weißem Tanktop durch die Reihen auf den Bildschirm zu, verfolgt von Sicherheitskräften mit Schlagstöcken. In ihren Händen hält sie einen übergroßen Hammer, den sie gegen den Bildschirm schleudert. Er explodiert. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Gemeint war eigentlich der Style. Apple wollte mit seinem beigen Mac auf die bis dato existierende Konkurrenz abzielen. Auf die grauen Herren in ihren grauen Anzügen mit ihren grauen Rechnern. Und gleichzeitig suggerieren, wir von Apple stehen für Freiheit, für Widerstand. Thank you. Heute, 35 Jahre später, haben wir unzählige Datenleak-Skandale. Cambridge Analytica, der wohl bekannteste. Denn mit dem Macintosh kam der Massencomputer und irgendwann das Internet. Und mit ihm Unternehmen wie Amazon, Facebook und Google. Ingrid Brodnik ist skeptisch geworden. Unternehmen setzen das Internet auf eine Weise ein, die für unsere Demokratie und Gesellschaft Gefahren birgt. Ich glaube, der große Fehler auch von mir war, dass man so begeistert war über diese Tools und die Möglichkeiten, dass man geglaubt hat, automatisch wird es besser. Und was wir aber sehen, ist, dass vor allem Geschäftsmodelle entstanden sind, die, glaube ich, oft nicht in unserem demokratischen Interesse als Bürger, als Konsument sind. Und es wird zunehmend klar, das liegt oft nicht an der Technik, sondern eher, wie sie angewandt wird. Vom Internet sollen Ihrer Meinung nach so viele Menschen wie möglich profitieren. Stattdessen verursacht die Digitalisierung Nebenwirkungen, die kaum abschätzbar sind. Wir bekommen nicht genug Wahlmöglichkeiten im Netz. Wir wissen nicht, was mit unseren Daten passiert. Und der Reichtum, der im Netz generiert wird, kommt nur ein paar einzelnen Konzernen zugute. Ingrid Brodnik hat ihren anfänglichen Optimismus verloren. Für sie ist auch eine andere, düstere Variante des Internets möglich. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Es geht darum, wer in unserer vernetzten Welt die Regeln angibt. Move fast and break things. Ist das Internet noch zu retten? Analysen von Ingrid Brodnik. Sendung von Anna Klüspies. Es gab für mich so ein paar Aha-Momente. Ich erzähle kurz einen. Das ist schon fast 10 Jahre her. Wahrscheinlich können sich viele nicht mehr erinnern. Facebook hat 2009 seine Settings, seine Standardeinstellungen verändert. Bis dahin hatte man, wenn man postete, privat gepostet. Und jetzt war auf einmal der Normalmodus, dass man öffentlich postet. Das hat vielen Usern überhaupt nicht gefallen. Aber Mark Zuckerberg hat damals erklärt, Sie haben gesehen, es ist Ihre Ansicht, das sind jetzt die neuen gesellschaftlichen Normen. Für Ingrid Brodnik ist das, was 2009 mit Facebook passierte, ein persönliches Schlüsselerlebnis. Dass Mark Zuckerberg einfach bei einer Veranstaltung 2010 in San Francisco, als er vom TechCrunch-Gründer Michael Arrington zu den veränderten Privatsphäre-Einstellungen interviewt wurde, sagen kann, ja, wir haben mal eben eine neue gesellschaftliche Norm geschaffen. Durch die veränderten Einstellungen war nun für alle Benutzerinnen und Benutzer das Profilbild, die Stadt, in der man lebt, die Freundesliste, Geschlecht und Seiten, von denen man Fan ist, öffentlich einsehbar. Für Mark Zuckerberg kein großes Problem. Menschen fühlen sich einfach immer wohler dabei, nicht nur mehr und unterschiedlichste Informationen zu teilen, sondern das auch offener zu tun. Diese soziale Norm ist einfach so mit der Zeit entstanden. Und wir haben entschieden, das ist die soziale Norm und haben das so umgesetzt. Mark Zuckerberg sitzt auf der Bühne und will glaubhaft rüberbringen, dass sich seine Firma dem Wandel der Zeit anpasse. Weil immer mehr Leute bloggen würden, hätte sich nun mal das Verständnis von Öffentlichkeit verändert. Eine Abkehr von Facebooks Anfängen. Dass die Informationen, die du teilen willst, nur für die Leute sichtbar sind, mit denen du befreundet bist, das war sozusagen die DNA des sozialen Netzwerks, dem sich hunderte Millionen Nutzer anschlossen. Bis Mark Zuckerberg sich eben anders entschied. Ich kann mich erinnern, ich war damals Journalistin und ich fand das wirklich krass, dass Facebook sagt, das sind die gesellschaftlichen Normen. Also dass man als Konzern sagt, wir geben die Normen vor. Stimmt zu einem gewissen Grad natürlich, aber in meiner Denke ist das schon auch eine gesellschaftliche Entscheidung. Wollen wir zum Beispiel öffentlich oder privat posten? Nicht nur Ingrid Brodnik fand das befremdlich. Proteste gegen Zuckerbergs Änderungen der Privatsphäre-Einstellungen kamen zum Beispiel auch von der Electronic Frontier Foundation, einer wichtigen digitalen Bürgerrechtsorganisation. Sie schreibt damals auf ihrem Blog: Diese neuen Privatsphäre-Einstellungen haben eindeutig die Absicht, Facebook-Nutzer dazu zu drängen, mehr Informationen über sich öffentlich zu teilen als jemals zuvor. Und noch schlimmer, diese Veränderungen werden dazu führen, dass die Nutzer weniger Kontrolle über ihre persönlichen Daten haben werden. Interessanterweise passierte der Schritt von Facebook nur Tage, nachdem Google angekündigt hatte, Informationen von sozialen Netzwerken prominenter in seinen Suchindex zu integrieren. Hat das Mark Zuckerbergs Entscheidung möglicherweise beeinflusst? Damals hatte Facebook 350 Millionen Menschen und als Journalistin wurde mir bewusst, wenn Mark Zuckerberg eines Morgens sich denkt, jetzt posten alle öffentlich, dann kann er das umsetzen für 350 Millionen Menschen, weil er auch die Mehrheit der Stimmrechte in seinem Konzern hat. Und da sah ich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig die Macht dieser Konzerne, auch die Macht einzelner Konzernchefs. Und ich glaube, das führt zur Frage, wo haben wir Mitsprache oder wo haben wir ein Regulativ, nämlich eines, das uns schützt vor allzu unvorteilhaften Entscheidungen. Und ich glaube, dieses Regulativ haben wir vergessen oder das haben wir noch nicht ausgebaut und das ist dringend notwendig. Ingrid Brodnik hat diese Fülle an Macht beunruhigt. Hat sie doch das Internet am Anfang als demokratisches Instrument verstanden, das im besten Fall für alle da ist und von dem möglichst viele profitieren. Doch in ihrem Buch spricht sie vor allem über die Schattenseiten der Digitalisierung, über Bereiche und Aspekte, die ihr Sorge bereiten. Drei große Bereiche macht sie dabei aus. Erstens die digitalen Geschäftsmodelle und deren Intransparenz. Zweitens die Marktkonzentration auf wenige Konzerne und drittens die Frage danach, wohin das Geld der mächtigen Konzerne fließt. Eine ziemlich wirtschaftliche Analyse, eine Analyse unserer Gesellschaft und einer Zukunft, in der wir leben wollen. Steigen wir ein mit Ihrem ersten Punkt, dem Geschäftsmodell der Digitalkonzerne. Die zumindest zu einem gewissen Grad darauf aufbauen, uns Kunden im Dunkeln zu lassen. Mark Zuckerberg ist zum Beispiel im US-Kongress gewesen und hat erklärt, sinngemäß, der User entscheidet, was er teilt, er entscheidet auch, was er löschen möchte. Und das stimmt so nicht ganz, wir haben nicht die volle Kontrolle. Brodnik bezeichnet das als Informationssymmetrie. Konzerne sammeln Informationen über uns, aber wir wissen zu wenig darüber, wofür genau sie eingesetzt werden. Ich habe zum Beispiel unter anderem von Amazon angefragt, welche Daten haben die von mir gespeichert und ich habe damit gerechnet, dass die meine Bestellungen, was weiß ich, 2, 3, vielleicht 7 Jahre zurückspeichern. Ich war doch ziemlich baff, dass die meine Bestellungen 16 Jahre zurückspeicherten, also bis ins Jahr 2002 und ich kann nachlesen, was ich 2002 zu Weihnachten gekauft habe. »16 Jahre Kaufhistorie liefern eine Menge Informationen über eine Person. Viele mag das nicht überraschen. Und ein bekanntes Argument lautet auch, selbst schuld. Wer sich auf eine Plattform wie Amazon einlässt, hat so etwas zu erwarten. Aber alleine dieser Gedanke ist faszinierend, oder? Manche, die das sagen, versuchen noch, die großen Unternehmen zu vermeiden, benutzen alternative Suchmaschinen wie Ecosia oder haben gar keine Facebook-Profile. Anderen sind Alternativen zu aufwendig. Sie haben resigniert. Klar, wir haben unsere Einverständnishäkchen gemacht, aber keiner hat sich durch die AGBs gelesen. Soweit ist die Debatte vielen bekannt. Was Brodnik Neues beschreibt und mich aber doch überrascht hat, selbst wenn man keine Dienste wie zum Beispiel Facebook benutzt, werden Daten gesammelt oder weitergegeben. Facebook sammelt über sogenannte Schattenprofile Informationen über seine User, die nie ein Facebook-Profil erstellt haben. Wird das Telefonbuch eines Nutzers in der App hochgeladen, dann werden die Telefonnummern der Freunde als Schattenkontaktinformationen gesammelt. Die betroffenen Personen werden nie darüber informiert. Herausgefunden haben das der Informatikprofessor Alan Mislov und seine Kollegen von der Northeastern University. Die Nummern werden dann von Facebook für Werbezwecke verwendet. Brodnik gibt in ihrem Buch dazu ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Schuhhändler hat eine Datenbank von Menschen, die beim Bestellen von Schuhen ihre Handynummer angaben. Er kann diese Daten auf Facebook hochladen und gezielt jene Personen bewerben, von denen auch Facebook die Handynummer hat, auch wenn diese das nicht mal wissen. Diese Funktion nennt sich Custom Audiences und wird vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht als rechtswidrig eingestuft. In der Praxis allerdings ständig angewandt. Ich hege mittlerweile den Verdacht, dass ein Teil der Geschäftsmodelle schon auch darauf aufbaut, uns nicht zu informieren, was alles passiert. Denn wenn wir mehr wüssten, dann würden wir vielleicht öfter sagen, das ist mir nicht recht. Facebooks Antwort darauf? In einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal schreibt Mark Zuckerberg, dass ihnen Nutzer regelmäßig mitteilen würden, wenn sie schon Inserate eingeblendet bekommen, wollen sie, dass diese für sie relevant sind. Für die Nutzer relevant, für Facebook vor allem lukrativ. Allein im vierten Quartal 2018 belief sich Facebooks Umsatz durch Werbung auf 16,6 Milliarden Euro. Zum Vergleich, Facebook hat somit in einem Quartal doppelt so viel Umsatz gemacht wie der Online-Händler Zalando im ganzen Jahr. Doch nicht nur unsere Daten wie unsere Handynummer sind für Unternehmen wie Facebook eine Ressource. Auch was wir im Netz anklicken oder wohin wir uns mit unserem Smartphone bewegen. Die Harvard-Professorin Shoshana Zuboff beschreibt, wie menschliche Erfahrung für Internetkonzerne zu einem Rohstoff wurde. Dabei wird, ähnlich wie Rohstoffe aus der Natur, menschliches Verhalten als Ressource erfasst und gewinnbringend verwertet. Das Problem daran, so Zuboff, sei nicht die Technik an sich, sondern dass sie im Moment vor allem dafür eingesetzt wird, Menschen auszuspionieren und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in ökonomisch verwertbare Geschäftsmodelle umzumünzen. Der Überwachungskapitalismus ist kein Unfall übereifriger Technologien, sondern ein aus dem Ruder gelaufener Kapitalismus. Auch für Brodnik ist das Problem nicht das Internet an sich, sondern dass die treibenden Kräfte der Digitalisierung oftmals Konzerne sind, die genau mit diesem Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus Geld verdienen. Sie haben vielleicht über Jahre hinweg bei Facebook Dinge geliked. Und man denkt sich, was ist schon so schlimm daran, wenn Facebook meine Likes kennt? Und dann ist auf einmal die Cambridge Analytica-Affäre aufgeflogen, wo bekannt wurde, dass ein zutiefst suspektes Unternehmen die Likes und die privaten Angaben von bis zu 87 Millionen Menschen weltweit abgezaugt hat, um diese Informationen auszuwerten für Wahlkämpfe, um quasi psychologische Profile oder zumindest Profile von Usern zu erstellen und die dann mit Wahlwerbung anzusprechen, unter anderem für Donald Trump. Für Brodnik noch problematischer, wie Cambridge Analytica überhaupt an die Daten kam. Über eine unbedenklich wirkende App auf Facebook. Ein Persönlichkeitstest, den Menschen ausfüllen konnten. Was nicht gesagt wurde, die Daten wurden auch für politische Zwecke eingesetzt. Möglich gemacht erst durch die technischen Vorgaben von Facebook. Die App konnte nicht nur Informationen über ihre Nutzer absaugen, sondern auch über all ihre Facebook-Freunde. Bei der Anhörung vor dem US-Kongress zur Affäre gibt sich Mark Zuckerberg reumütig und betont, Facebook habe aus dem Skandal gelernt. Allerdings hielt er es offenbar nicht für notwendig, den betroffenen Nutzern mitzuteilen, was mit ihren Daten passiert ist. Do you think that you have an ethical obligation to notify 87 million Facebook users? Senator, when we heard back from Cambridge Analytica, Senator, als wir von Cambridge Analytica gehört haben, dass sie unsere Daten nicht mehr nutzen und gelöscht haben, haben wir den Fall als abgeschlossen betrachtet. Rückblickend war das ein Fehler. Wir hätten sie nicht beim Wort nehmen dürfen. Jetzt haben wir unsere Richtlinien erneuert, wie wir unser Unternehmen führen wollen, um sicherzustellen, dass wir so einen Fehler nicht mehr machen. To make sure that we don't make that mistake again. Der Cambridge Analytica-Skandal steht für Ingrid Brodnik stellvertretend für ein Kernproblem der digitalen Geschäftsmodelle. Es ist nur ansatzweise sichtbar, dass ungerechte Geschäftsmodelle existieren und dass zu viele Informationen gesammelt werden. Dass man schon fast mit chronischen Bauchschmerzen eine App installiert oder ein Gerät nutzt, weil man weiß, irgendwas wird da im Hintergrund abgesaugt. Die Konsequenzen möglicherweise aber erst Jahre später spürbar und sichtbar werden. Ich sehe das ehrlich gesagt so ein bisschen wie den Klimawandel. Auch im Klimawandel ist das reale Problem, dass dann, wenn die Konsequenzen komplett sichtbar sind, ist es zu spät dagegen vorzugehen. Und ich glaube, bei den digitalen Plattformen und bei den digitalen Geschäftsmodellen ist es dann, wenn wirklich die Skandale auffliegen und die negativen Konsequenzen zu 100% spürbar sind, ist es womöglich auch zu spät, dass wir einschreiten. To the neck bone, neck bone connects to the arm bone. people connected to the government. Neben dem Geschäftsmodell ist für Ingrid Brodnik die Marktmacht das zweite große Problem, das sie in ihrem Buch beschreibt. Wie groß die Macht der Digitalkonzerne ist, zeigt sich vor allem im Alltag, schildert Brodnik in ihrem Buch. Zum Beispiel der Druck, die gleichen Dienste und Apps wie unsere Freunde, Familie und Kollegen zu benutzen. Fast jeder kennt jemanden, der sich lange weigerte, irgendwann dann aber doch WhatsApp installiert hat, weil da nun mal alle sind. Ökonomen sprechen von sogenannten Netzwerkeffekten. Je mehr Nutzer ein Dienst hat, desto attraktiver ist er für neue Nutzer. Und für bestehende Nutzer wird es gleichzeitig schwieriger, einen Dienst zu verlassen, wenn dort viele Freunde und Bekannte sind. Erinnern Sie sich nur, Facebook durfte WhatsApp kaufen zu einer Zeit, als Facebook wirklich schon mächtig war und WhatsApp auch sehr erfolgreich. Facebook durfte auch Instagram kaufen. Google hat DoubleClick gekauft, einen anderen Anbieter, und es hat damit seine Stellung am Online-Werbemarkt erst richtig einzementiert. Es besteht die Gefahr einer Marktkonzentration, dass Monopole entstehen bzw. schon entstanden sind. Dabei gibt es Netzwerke, die mehr Datenschutz versprechen, wie zum Beispiel Diaspora oder Ello. Aber wer ist wirklich auf diesen Plattformen? Gegen das soziale Netzwerk von Facebook scheint niemand anzukommen. Nicht einmal Google mit seinem Google Plus konnte zu einer ernsthaften Konkurrenz werden. Als Facebook 2014 22 Milliarden Euro für den Kauf von WhatsApp auf den Tisch legte, waren viele geschockt über diese Summe und fragten sich, darf Facebook so einfach WhatsApp kaufen? Ja. Die EU-Kommission prüfte zwar den Kauf, winkte die Übernahme aber durch. Ich glaube, es ist tatsächlich zu viel erlaubt worden, zu wenig von politischer Seite, von Seiten der Wettbewerbsbehörden hingeschaut worden. Und das war, glaube ich, ein riesiger Fehler, weil wir hätten uns eigentlich sehr viele Probleme sparen können, wenn einfach früh genug gesagt wird, nein, Facebook, ihr dürft nicht WhatsApp kaufen, das ist einfach zu viel Macht in der Hand eines Unternehmens. Es gibt Leute, die das anders sehen. Der amerikanische Unternehmer und Finanzinvestor Peter Thiel zum Beispiel. Er wird von vielen als Guru der Startup-Szene bezeichnet. Er hat PayPal gegründet und Bücher geschrieben wie Zero to One, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Von Peter Thiel kommt ein ziemlich berühmter Spruch, exakt konträr zu Ingrid Brodniks Haltung. Wettbewerb sei nur etwas für Verlierer. Statt sich im Wettbewerb aufzureiben, sollte jedes Unternehmen mit einer guten Idee dafür sorgen, zum Monopolisten zu werden. Wenn du ein einzigartiges Business hast, das etwas bietet, was kein anderer hat, dann besitzt du ein Monopol, zumindest eine Zeit lang. Jeder, der Gründer, Unternehmer oder Investor ist, strebt immer nach dem Monopol. Das ist sowas wie ein innerer Drang. Thiel ist einer der wichtigsten Aktionäre Facebooks und damit stark an dessen Monopolstellung interessiert. Er vertritt unter anderem die Idee, dass der Staat gar keine Rahmenbedingungen im Netz vorgeben sollte, sondern die Unternehmen sich selbst Werte und Sozialstandards setzen würden. Quasi die alte Geschichte von der Markt regelt sich selbst. Ich frage mich zum Beispiel oft, wie würde Instagram aussehen oder wie würde WhatsApp aussehen, hätte Facebook die nicht kaufen dürfen. Diese Marktmacht, die ist eigentlich ein Verlust der Vielfalt im Internet. Das ist in meinen Augen ein riesiges Problem. So Brodnik. Thiels Logik der selbstregulierenden Unternehmen folgend, würde man geradewegs in eine dystopische Zukunft steuern. Die Datenschutzskandale und die unsauberen Wahlkämpfe der letzten Jahre zeigen ihrer Meinung nach deutlich, dass Digitalkonzerne eben gerade nicht Räume für einen fairen, demokratischen Meinungsbildungsprozess schaffen. Gute Gründe, warum man den digitalen Markt nicht sich selbst überlassen sollte. Es gibt da nur ein Problem. Viele digitale Unternehmen sind nach dem Motto Move fast and break things vorgegangen. Das war ja sogar Facebooks interner Slogan lange. Und das Problem ist, die europäische Politik, die funktioniert wirklich nicht nach dem Prinzip Move fast and break things. Die funktioniert nach dem Prinzip Move very, very slow. Und da muss man sagen, sind wir überrannt worden, sind gerade die Gesetzgeber überrannt worden. Auch die Kartellbehörden, das Problem ist, da dauert es oft Jahre, bis eine Entscheidung da liegt. Und da hinkt man hinterher und das ist ein grundsätzliches Problem. Die EU hätte mit einem strengen Wettbewerbsrecht zum Beispiel einen guten Hebel, die Konsumenten zu schützen. Und so langsam scheint das die EU auch selbst zu erkennen. Margarete Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerb, hat bereits dreimal dem Marktführer Google hohe Strafen aufgebrummt. Insgesamt mehr als 8 Milliarden Euro. Mal ging es um das Handy-Betriebssystem Android, mal um die Details der Suchmaschine, ein anderes Mal um Abmachungen mit Werbepartnern. Die EU-Kommission war zum Schluss gekommen, Google habe seine Macht am Markt ausgenutzt, um die eigene Vorrangstellung abzusichern. Und genau das dürfe ein marktbeherrschendes Unternehmen aber nicht. Je mehr der Druck kommt, desto mehr sehe ich in Europa Ansätze. Und schauen Sie sich zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung an. Ich finde, die ist ein gutes Beispiel, dass etwas möglich ist. Die hat sicher auch gewisse Schattenseiten. Sie ist zum Beispiel mühsam für kleinere Unternehmen. Aber sie hat erstmals ein Instrumentarium geschaffen, um wirklich Bußgelder einzuführen. Und das heißt, die sind greifbar, die müssen das zahlen, die Unternehmen. Die Politik sieht zu lange zu. Das ist nicht neu. Nur wenn Digitalkonzerne über Jahre nach dem Motto Move fast and break things vorgehen und wir zusehen, auf was lässt sich dann überhaupt noch Einfluss nehmen? Ein Feld, in dem die Move fast-Mentalität schon ziemlich viel umgekrempelt hat, ist die schöne neue Arbeitswelt, die uns die Internetkonzerne suggerieren wollen. Mehr Jobs, mehr Flexibilität, mehr Geld. Gig Economy, Crowdworking klingt modern und positiv. Doch es steht für Ingrid Brodnik meist für die Aushöhlung des Arbeitsrechts, um neue, niedrige Standards für Arbeiter zu schaffen. Bekanntes Beispiel: Uber. Wenn Sie sich die Einkommen von Uber-Fahrern ansehen, sind die alles andere als rosig. In den USA gibt es eine interessante Untersuchung dazu. Das Economic Policy Institute hat Uber-Fahrer und ihre Gehälter analysiert und die kam zum Ergebnis, dass Uber-Fahrer im Schnitt einen Stundenlohn von 9,21 Dollar haben. Das sind etwa 8 Euro, ein bisschen mehr als 8 Euro. Das heißt, der durchschnittliche Uber-Fahrer verdient weniger als 90% der amerikanischen Arbeitnehmer. Die digitalen Geschäftsmodelle werfen Milliarden ab. Doch schaffen sie auch genügend fair bezahlte Jobs? In der Silicon Valley-Industrie wird die Spaltung zwischen Arm und Reich wie unter dem Brennglas sichtbar. Facebook-Moderatoren zum Beispiel, die sich stundenlang psychisch belastende Videos ansehen und löschen müssen, verdienen pro Jahr 28.800 Dollar. Ein durchschnittlicher Facebook-Angestellter erhält rund 240.000 Dollar Gehalt, also über 200.000 Dollar mehr. Plus Bonuszahlungen und Aktienoptionen. Statt erwirtschafteten Wohlstand auf möglichst viele zu verteilen, wird der Druck auf ärmere Schichten größer. Technik hat auch das Potenzial, gerade Menschen das Leben schwer zu machen, soziale Not zu schaffen bei jenen, die vielleicht keine gute Ausbildung oder eher billigere Jobs oder einfachere Jobs ausführen, für die ich keine Spezialisierung brauche. Brodnik ist dafür in San Francisco in ein Burger-Restaurant gegangen. Das hat überregional Schlagzeilen gemacht, weil kein Mensch mehr in dem Restaurant arbeitet, sondern die Burger von Robotern gebraten werden. Der Laden ist eine Attraktion. Das ist eigentlich so ein riesiger Kasten aus Glas und man sieht, wie einfach eine Maschine am Fließband die Dinge zusammenlegt und der Burger gebraten wird und dann auch raufkommt. Das kostet 8,51 Dollar und ist ein ganz passables Essen. Es ist aber kein Mensch, der in einer Küche steht, sondern ein Gerät. Weil San Francisco so teuer geworden ist und für Burgerbraten keine angemessenen Löhne gezahlt werden, gibt es kaum mehr Leute in der Stadt, die diese Arbeit machen. Doch statt Löhne für reale Menschen anzuheben und ihnen damit ein Leben in San Francisco zu ermöglichen, entwickelt man eine Maschine, die den Job für ganze 0 Euro in der Stunde übernimmt. Ich finde es ziemlich krass, dass das eigentlich auch eine Antwort darauf ist, dass die normalen Gehälter nicht ausreichen, um die Miete zu zahlen. Und ich finde das nahezu zynisch, dass statt dass man sagt, okay, dann müssen die Gehälter angehoben werden, damit jeder eine Wohnung sich leisten kann, dass man sagt, ach nein, wir haben eine bessere Idee, wir bauen einfach einen Roboter, der macht das quasi ohne Gehalt. Arbeiter für Umme, der ultimative Traum der Tech-Konzerne. Größter Vorreiter Amazon. In dessen neuen Lagern, so beschreibt es Brodnik, sind mehrere hundert Roboter neben rund 200 Menschen unterwegs. Maschinen holen das bestellte Produkt aus dem Regal. Bald schon soll es eine Maschine geben, die Pakete selbst verpacken kann. Ausgeliefert wird dann zukünftig per Drohne. Eine Maschine hat keine Rückenschmerzen und auch keine Gewerkschaft, die auf Zulagen für schwere körperliche Arbeit pocht. Mehr Technik, weniger menschliches Personal. Wohin das führt, schildert Brodnik am Beispiel einer Untersuchung des Ökonoms Scott Galloway. Der hat 2016 die Zahlen von Amazon mit denen des traditionellen Händlers Macy's verglichen, der in seinen Läden und im Internet Kleidung verkauft. In seinem Buch The Four schreibt Galloway: Nimmt man die Anzahl Menschen, die Amazon braucht, um $1 Million Umsatz zu bewältigen, und vergleicht man sie mit der Anzahl Menschen, die Macy's dafür brauchen würde, denn Macy's ist ein guter Anhaltspunkt für die Produktivität im Einzelhandel, dann kann man mit Fug und Recht sagen, dass Amazons Wachstum in diesem Jahr 76.000 Arbeitsplätze im Einzelhandel vernichten wird. Amazon widerspricht. Das Unternehmen habe weltweit 600.000 Menschen angestellt. Und auch kleinere Händler würden schließlich über Amazon Ware verkaufen. Und somit würden weitere Jobs entstehen. Doch unter welchen Bedingungen arbeiten Menschen für die Digitalunternehmen? Amazon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern seit Jahren weltweit bessere Arbeitsbedingungen. In Deutschland zum Beispiel, dass sie Tarifverträge wie im Einzel- und Versandhandel bekommen. Greenpeace verlangt, dass Amazon nicht weiter neue Produkte vernichtet, nur weil sie zurückgesandt wurden und es billiger ist, sie zu vernichten, als weiterzuverkaufen. Amazon ist nicht das einzige Unternehmen, das zu schlechten Bedingungen für Menschen und Natur arbeitet oder eben Arbeitsplätze ganz vernichtet durch die Digitalisierung. Dann kommt ja häufig ein historischer Vergleich, nämlich man soll sich keinen Kopf machen, wenn man sich die bisherigen industriellen Revolutionen anschaut. Dann haben die eigentlich immer zum Wohlstand für alle geführt. Also das ging am Ende gut aus. Die Argumentation ist folgende. Bessere Technik würde zu höherer Produktivität führen und diese schließlich den Reichtum vergrößern. Das ist ein bisschen eine verkürzte Darstellung der Geschichte. Nehmen Sie die industriellen Revolutionen. Da gab es Generationen, die sind schlechter ausgestiegen. Da hat nicht jeder direkt davon profitiert. Wenn Sie einen Job hatten, der wegfiel, war das für Sie eine Tragödie. Und auf lange Sicht kamen dann zum Beispiel Gewerkschaften. Wir haben Arbeitsrecht eingeführt. Wir haben gewisse steuerlichen Grundsätze, ein Solidarprinzip eingeführt. Der Wirtschaftswissenschaftler Karl Frey beschäftigt sich in seinem Buch The Technology Trap mit dem historischen Wandel unseres Arbeitslebens und sagt, dass die industrielle Revolution zu enormem Wohlstand führte, aber es ganz darauf ankam, wann man lebte. Von den Menschen, die inmitten der industriellen Revolution lebten, erlebten viele nicht, dass ihr Lebensstandard höher wurde. Derzeit findet nicht nochmal exakt dasselbe statt wie in der industriellen Revolution, aber es gibt Gruppen am Arbeitsmarkt, deren Einkommen gesunken ist, aufgrund der Globalisierung und auch der Roboterisierung. Und ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass die Einstellung gegenüber technologischem Wandel positiv bleibt, wenn Menschen nicht daran glauben, dass die Automatisierung zu höheren Löhnen führt. Die richtige Lektion ist, es ging gut aus, weil wir Sicherheitsinstrumente geschaffen haben. Zum Beispiel, es ist okay, dass Menschen in der Fabrik arbeiten, aber sie sollen nur eine bestimmte Zahl am Tag an Stunden dort arbeiten müssen. Die Digitalisierung schafft also nicht nur eine Kluft zwischen gut und schlecht bezahlten Jobs. Sie will uns glauben machen, für uns an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Und das könnte sie auch, jetzt mal ganz ohne Ironie. Es gibt auch eine utopische Lesart der Digitalisierung und die ist Ingrid Brodnik wichtig. Im besten Fall könne man durch die Automatisierung freigewordenen Ressourcen wieder dem Wohle des Menschen zurückführen. Ein Beispiel aus der Medizin im Bereich Hautkrebs. Forschende am Nationalen Tumorzentrum in Heidelberg haben einen Algorithmus mit mehr als 12.000 Bildern von Hautaufnahmen trainiert. Sie verglichen die Ergebnisse des Algorithmus mit den Diagnosen von 157 deutschen Dermatologinnen und Dermatologen. Der Algorithmus lag öfters richtig als die menschlichen Experten. Man könnte jetzt aufschreien und sagen, na klar, die Technik wird uns am Ende alle ersetzen. Oder aber man könnte sagen, hervorragend, dank der Technik haben wir nun mehr Zeit, um uns um unsere Patienten zu kümmern. Denn viele Arbeiten lassen sich eben nicht auslagern oder rationalisieren. Doch Technik soll eben oft genau dazu dienen, zu rationalisieren. Wir haben diese wunderbaren Tools, die sowohl dystopische als auch utopische Verwendungszwecke ermöglichen. Mein Eindruck ist aber nur, sie werden oft dystopisch eingesetzt. Häufig, wenn zum Beispiel Technik ermöglicht, dass man mehr behandelt, dass man schneller Dinge abarbeitet, heißt es nicht eine Qualität in der Versorgung, sondern eher, dass umso mehr im schnellen Takt abgewirtschaftet werden muss. Beschreibt in ihrem Buch Übermacht im Netz drei große Probleme der Digitalisierung. Erstens die Geschäftsmodelle und deren Intransparenz. Zweitens die Marktkonzentration. Und drittens schreibt sie über die Verteilung des Geldes. Von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung an sich sollten alle profitieren. Das ist für Brodnik entscheidend. Sollte sich Digitalisierung und Automatisierung negativ auf einen Teil der Bevölkerung auswirken, dann ist nicht die Technik an sich das Problem. Entscheidend ist, in welches wirtschaftliche oder politische System der technologische Wandel eingebettet ist. Die Frage lautet, wenn mehr Reichtum entsteht, wie wird er verteilt? Am Ende geht es dabei neben den Arbeitsbedingungen, also der Frage, wer den Profit erwirtschaftet, auch um die Verteilung des Ganzen, also unter anderem um Steuern. Um viel Geld, das uns entgeht, weil für Brodnik das aktuelle Steuersystem nicht auf die globalen und digitalen Konzerne unserer Zeit ausgerichtet ist. Google hat im vorigen Jahr 19,9 Milliarden Euro auf die Bermudas an Geld transferiert über die interne Konzernstruktur. Also das sind Einnahmen, die in anderen Ländern getätigt wurden, die auf den Bermudas aber versteuert werden. Zur Erklärung, auf den Bermudas zahlen sie 0% Körperschaftssteuer, deutlich weniger als in Deutschland. Und das sind Steuergelder, die uns dann in Europa zum Teil abgehen. An Google kann man ganz gut erklären, woran das System krankt. Googles wertvollster Besitz ist sein geistiges Eigentum, der Google-Suchalgorithmus zum Beispiel. Was Google macht, ist Folgendes. Das Unternehmen nimmt seine immateriellen Wirtschaftsgüter und überträgt sie auf Tochtergesellschaften, die auf den Bermudas sitzen und behauptet dann, dort wird die eigentliche Wirtschaftsleistung erbracht und dort wird der Gewinn auch versteuert. Google kann also Gewinne innerhalb des Konzerns weiterreichen, bis der Großteil erst auf den Bermudas als Gewinn versteuert werden muss. Das ist nicht verboten. Google nutzt lediglich legal existierende Steuervermeidungsstrategien. Dass das uns als Gesellschaft schadet, ist uns allen klar. Auch den Gesetzgebern, die jetzt so langsam aufwachen und versuchen, die sogenannten Steuerschlupflöcher zu stopfen. weil ja auch Politiker sehen, das ist Geld, das dann im Haushalt sonst fehlt. Und da gäbe es internationale Ansätze. Ich beschreibe dir auch zum Beispiel eine globale Mindeststeuer, um zumindest zu verhindern, dass es 0% Steuern in manchen Ländern gibt. Die Idee, dass das Herkunftsland eines Konzerns dann den Differenzbetrag einheben kann. Zum Beispiel, wenn Gewinne auf den Bermudas versteuert werden, man einen Teil der Steuereinnahmen zurückholen kann. Über diese Konzepte wird gerade diskutiert, aber eine Lösung scheint bisher nicht wirklich in Sicht. Was ich aber wirklich faszinierend finde, ist, dass die Debatte auch auf Ebene der OECD viel intensiver geworden ist. Weil ich glaube, viele Länder merken, das funktioniert nicht mehr. Auch weil es da noch ein zweites Problem gibt. Unternehmen wie Google oder Apple sind nicht nur gut darin, Steuern zu vermeiden. In der Vergangenheit waren sie vor allem auch gut darin, von staatlichen Beihilfen, also von Steuergeldern, zu profitieren. Das ist die These der Wirtschaftsprofessorin Mariana Mazzucato. Sie sagt, am Anfang von technischen Innovationen trägt oft der Staat das finanzielle Risiko. Es ist doch so. Am Anfang sind es hauptsächlich öffentliche Mittel, die in hochriskante, kapitalintensive Bereiche fließen. Der private Sektor, der kommt dann erst später. Als die Doktoranden Larry Page und Sergey Brin den Suchalgorithmus für Google entwickelten, wurden sie von der National Science Foundation unterstützt, einer staatlichen Forschungsförderstelle der USA. Private Risikokapitalgeber kommen laut Mazzucato meistens erst dann ins Spiel, wenn die Technologie kurz vor der Marktreife steht. Bis dahin sind es also oft wir, die Steuerzahler, die die teure Grundlagenforschung subventionieren und somit die Anschubfinanzierung leisten. Beispiel Apple. The storytelling that we then Die Geschichte, die Apple erzählt, handelt von Genies, die in Garagen gebastelt haben, die großartige Technologien erfunden haben. Aber das stimmt nicht. Apple bediente sich bei bestehenden, aus öffentlicher Hand finanzierten Technologien und hat sie auf coole Art und Weise zu den unterschiedlichen Produkten zusammengebaut. Aber jetzt haben wir das Problem, wem wird das denn in Zukunft wieder gelingen, wenn Entwicklungen nicht mehr von Regierungen unterstützt werden, weil es ihnen schlecht geht und sie kein Geld mehr haben? Man könnte laut Brodnik also den Aufstieg des Silicon Valley auch als Geschichte eines staatlichen Investierens in Forschung sehen. Bekommt der Steuerzahler genug zurück? Eher nicht. Wer profitiert, sind private Investoren wie der Kapitalgeber Peter Thiel, der bekanntlich wenig von staatlicher Einmischung hält. Mal kurz zusammengefasst. Es gibt für Brodnik also genug Gründe, die Digitalisierung mehr als skeptisch zu betrachten. Die Idee des Internets als demokratischen Raum, als Handlungsort des technischen Fortschritts, als gescheitert zu betrachten. Die großen Internetkonzerne unserer Zeit verdienen mit ihrem Geschäftsmodell des Sammelns und der Weitergabe unserer Daten viel Geld, ohne uns wirklich darüber zu informieren, wie genau sie das tun. Dadurch und durch die prekären Arbeitsbedingungen sind sie zu gigantischen Konzernen herangewachsen, die durch Technik zwar neue Standards setzen, gleichzeitig aber auch den sozialen Abstieg für viele mit sich bringen könnten. Es sind Marktriesen entstanden, die, so scheint es, wenig Interesse daran haben, durch Steuern einen Beitrag zum Wohlstand derer beizutragen, an denen sie sehr gut verdienen. Hat das Internet Monster hervorgebracht? Nein. Ingrid Brodnik sagt, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, in unserem demokratischen System den Ton anzugeben. Was es dafür braucht, ist ein deutlicherer Schutz unserer Grundrechte und genügend Kontrollmechanismen den Konzernen gegenüber. Mir geht es gar nicht so sehr darum, die bestehenden Riesen quasi umzubringen. Ich glaube, manchen geht es tatsächlich darum. Mir geht es eher darum, einen Weg zu finden, wo ich mich als Konsument nicht dauernd ausgetrickst fühlen muss. Also zum Beispiel, mir geht es so, bei vielen Apps, ich habe schon fast Paranoia, dass ich immer überlege, was macht die jetzt, was mir nicht recht ist. Und wenn wir es schaffen, zum Beispiel auch über hohe Bußgelder, notfalls über Zerschlagungen von Konzernen, die zu massiv ihre Macht ausnutzen, auch gegenüber den Konsumenten, wenn wir schaffen, sicherzustellen, dass man nicht ständig Paranoia haben muss als User, dann reicht mir das schon. Doch statt einzugreifen, sieht Brodnik, dass manchmal sogar das Gegenteil passiert. Statt für den Schutz der Bürgerrechte zu sorgen, gehen Regierungen intransparente Deals mit Konzernen ein. In Großbritannien zum Beispiel wurden 1,6 Millionen Daten von Patienten des staatlichen Gesundheitssystems an ein Schwesterunternehmen von Google weitergegeben. Es entsteht eine Abhängigkeit. Digitalkonzerne entziehen durch Steuertricks den Staaten Geld und nehmen ihnen langfristig deren Unabhängigkeit. Mit der Folge, dass dann zum Beispiel der Staat weniger Einnahmen hat, dass er sparen muss, dass er vielleicht externe Dienstleister sich reinholt, wie Google oder auch Amazon, die übrigens alle zum Beispiel im Gesundheitsbereich interessiert sind. Und dass wir da schrittweise die staatlichen Aufgaben aushöhlen und dann sofort Digitalkonzerne einspringen, die wieder eine neue App geschaffen haben und das wieder anbieten. Ein Teufelskreis entsteht. Statt sich abhängig zu machen, wären deshalb eher Gegenkonzepte angebracht. Brodnik beunruhigt ohnehin, wie verliebt europäische Politikerinnen und Politiker teilweise in Richtung Silicon Valley blicken. Es ist für sie an der Zeit, so etwas wie einen Neustart im Netz zu wagen. Denn es wäre zu einfach zu sagen, dass wir das Internet an die Digitalkonzerne verloren haben. Stattdessen sollten wir lieber darüber diskutieren, was eine öffentliche Aufgabe in digitalen Zeiten sein sollte. Wie wäre es zum Beispiel damit, eigene europäische Plattformen nach europäischem Standard zu schaffen? Wieso haben wir es versäumt, digitale Debattenräume zu etablieren, die der Allgemeinheit gehören? Stattdessen werden wir von Plattformen wie Facebook und YouTube dominiert, deren Algorithmen wir uns unterwerfen. Algorithmen, die entscheiden, was man über die Welt erfährt und was vielleicht nicht. Dabei wäre es jetzt notwendiger denn je, Plattformen zu schaffen, die unsere Debatten unabhängig machen von den Unternehmensentscheidungen der Anbieter. Zum Beispiel, wenn man eine alternative Videoplattform hätte, dann gäbe es zumindest eine andere Möglichkeit neben YouTube. Ich muss nicht die nutzen, um meinen Videocontent hochzuladen, ich kann dorthin gehen. Ich glaube nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir damit die großen Anbieter wegkriegen, aber wir könnten so kleine Nischen schaffen. Besser wäre es gewesen andersrum. Wir machen große europäische Flaggschiffe im öffentlich-rechtlichen Bereich, die wirklich auf einem Level spielen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich glaube, dieser Dampfer ist abgefahren. Eine Ausnahme für Brodnik, Wikipedia. Die einzige große Plattform, die nicht kommerziell ausgerichtet ist. Wo jeder mitmachen kann und so etwas wie der Spirit einer Basisdemokratie existiert. Brodnik geht es in ihrem Buch nicht darum, Digitalkonzerne zu verteufeln. Und es geht ihr auch nicht darum, einfach in Richtung Gesetzgeber zu rufen und mehr Regularien zu fordern. Es geht ihr um aktives Mitgestalten auf allen Ebenen, auch im Privaten. Was kann zum Beispiel der Einzelne tun? Er kann zum Beispiel Akteure unterstützen, die auf juristischer oder zivilgesellschaftlicher Ebene gegen den digitalen Status quo kämpfen, ein wichtiges Korrektiv bilden. Suchen Sie Verbündete. Es gibt sehr gute Organisationen, die sich einsetzen. Ich habe den Datenschützer Max Schrems erwähnt. Der hat eine Organisation, die heißt NeuB. Die führt juristische Gefechte mit den großen digitalen Plattformen. Da kann man spenden. Also jene Teile der Zivilgesellschaft zu unterstützen, die einen rechtlichen Wandel einleiten wollen. Im Grunde, und zu diesem Fazit kommt Brodnik am Ende ihres Buches, geht es darum, dass wir uns die Frage stellen müssen, nach welchen Werten wir die Digitalisierung eigentlich ausformen wollen. Das Internet sei schließlich nicht Gott gegeben, sondern von Menschen gemacht. Wir haben eher uns darauf verlassen, dass die Digitalkonzerne schon eine gute Arbeit leisten werden. Und im Grunde sind diese Apps ja auch praktisch. Ich nutze sie auch, ich finde sie toll. Aber wir haben uns zu wenig überlegt, welches Wertekonstrukt oder welche Ideen von Konsumentenschutz, von Arbeitsrecht fließen denn da gerade ein. Es ist jetzt deshalb die Aufgabe von uns als Gesellschaft hinzuschauen, ob uns recht ist, wie die Digitalunternehmen agieren. Und dagegen zu steuern, wenn nicht. So wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch. Ingrid Brodnik hatte sich eingangs die Frage gestellt, ob das Internet noch zu retten sei. Ob noch eine gute Version des Internets möglich ist. Das Internet, an das sie früher mal geglaubt hat. Sie sagt, ja. Nur wirkt es bei der Digitalisierung vielleicht oft schwieriger greifbar, man versteht nicht immer alles sofort, aber es ist genauso schaffbar wie in den anderen Wirtschaftsbereichen auch. Das war Move Fast and Break Things. Ist das Internet noch zu retten? Analysen von Ingrid Brodnik. Sendung von Anna Klüspies. Technische Realisation Daniela Röder. Produktion und Musik Helen Marlich. Redaktion Julia Fritsche.